Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit musikalischen Glanzlichtern des Jahres von Neuerscheinungen und Wiederentdeckungen. Am Mikrofon ist Michael Frank. Das war Hrishikesh Hirway alias The 1 AM Radio, also das Radio um 1 Uhr nachts. Und mit diesem Namen ist das Projekt natürlich prädestiniert, hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk vorgestellt zu werden. Die Musik von Hrishikesh Hirway ist aber der wahre Grund. Die Mischung aus Folksongs und elektronischen Klicks und Cuts ist empfindsam und abenteuerlustig und sie inspiriert auch zu Remixen. Das war gerade ein Remix eines Songs von Hirways letztjährigem Debütalbum, Under Thunder and Glade heißt der Song. Die Neuabmischung besorgte Daedalus, ein Produzent, der mir bisher leider nicht bekannt ist. Zu finden ist der Remix mit 8 weiteren auf dem Album On the Shore of the Wide World von The 1 AM Radio. Sie erschien in diesem Jahr. Die Geschichte von Hrishikesh Hirway's The 1 AM Radio begann 1999 in New Haven im US-Staat Connecticut, einer Stadt mit etwa 150.000 Einwohnern. Hirway war zwar in Punk- und Hardcore-Musik verwurzelt, als The 1 AM Radio spielte er aber leise Musik, auch wenn von all den anderen Bands des Abends bei einem Konzert eine lauter als die andere war. Im Jahr 2004 erschien dann das Debütalbum von The 1 AM Radio und daraus gibt's jetzt den Song Untied. Zuerst das Original und danach einen Remix von Dirty Projectors. Untied heißt so viel wie losgelöst oder losgelassen. Nichts kann uns unten halten, wir werden die Schnüre durchschneiden, dem Boden Lebewohl sagen. Wir steigen auf eine Brise aus West, die uns über die Baumwipfel in den Himmel hebt. Lass die Leine los, der Ballast ist eine Erinnerung. Lass sie zu Boden fallen, wir werden immer da sein. Die Mutter sagte einmal zu ihrem Baby, wir sind nie verloren, nie tot, wir fliegen. Das Lied Untied von The 1AM Radio endet mit den Worten, I told you baby once, we never die, we simply get untied. There's nothing to hold us down, we'll cut the strings, we'll kiss the ground goodbye. Goodbye. We'll catch up a western breeze that eddies us up past the trees to sky. We fly. Our thoughts get spun like silken threads cast down below, out from our heads like sighs. Let the line slip free. The ballast is your memory. Let it drop to the ground. Thank you. um Neuerscheinung und Wiederentdeckung des Jahres geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Musik aus den USA. Los ging's mit zwei Variationen ein und desselben Songs von The 1AM Radio. Untied heißt der Song. Zuerst war die Originalversion aus dem Jahr 2004 zu hören und danach ein Remix aus diesem Jahr. Und zwar kam der von Dirty Projectors, einem Projekt, hinter dem hauptsächlich der Amerikaner Dave Longstreth steckt. Danach gab es noch einen Track von Dirty Projectors, einen Ausschnitt aus dem dritten Album, The Getty Address heißt es. Kritiker sprechen angesichts der Mischung aus ungewöhnlichen Songs, Elementen sogenannter E-Musik und Elektronika von einer Glitch-Oper. Sie behandelt Themen wie das Amerika nach 9-11, die Zerstörung der Natur, Cortes und die Azteken. Und ein wichtiger Protagonist in der Oper ist ein Charakter, der so heißt wie Don Henley von den Eagles. Die Musik basiert auf Arrangements, die Dave Longstreth für Holzbläser-Septett, Frauenchor und Cello-Oktett komponiert hat. Die Aufnahmen davon wurden dann per Computer auseinandergenommen und zu Songstrukturen umgebaut. The Getty Address heißt die spannende Platte der Dirty Projectors vom ehemaligen Yale-Studenten Dave Longstreth. The Getty Address ist bereits das dritte Album von Dirty Projects. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Debütalbum von Chad Van Galen aus Alberta, Kanada. City's built there. seit Mitte der 90er Jahre schreibt der kanadische Multi-Instrumentalist, Sänger und Komponist Chad Van Galen Songs, nimmt sie in seinem Heimstudio im Schlafzimmer auf und spielt dabei unter anderem auf selbstgebauten Saxophonen und Geigen. Das Multitalent ist außerdem noch als Illustrator und Grafiker tätig. Die Hülle und das Inlet seiner Debütplatte sind auch von ihm. Zu hören war gerade der Song Blood Machine, einer mysteriösen, blutpumpenden Maschine, an der Bewohner einer unterirdischen Stadt angeschlossen sind, und man hört die Leute flehen, bitte helft uns der Maschine zu entkommen, denn das Leben war früher ohne die Maschine freier. Chad Van Galens Debütalbum heißt Infini Heart, sozusagen unendliches Herz, und wurde zunächst in Mini-Auflage von Van Galen selber veröffentlicht. In diesem Jahr wurde die schöne Platte als CD und Doppel-LP von dem Label Sub Pop aus Seattle wiederveröffentlicht. Der nächste Song heißt You and I, du und ich. Wir können zusammen fliegen, uns verstecken, wir können uns sehen und uns lieben, aber für die kleinen Dinge ist keine Zeit, kein Platz. Warum? Weil das Leben voller wichtiger und notwendiger Dinge ist. Für die kleinen Dinge ist keine Zeit, kein Platz. Warum? Das war der Titelsong und die Begrüßungsnummer des zweiten Albums des Duos The Black, nein, das waren nicht die Black Keys, sondern das waren die Silver Apples. Und zwar das Album 1969 erschienen war, Contact heißt es. Das Duo kam aus New York und die beiden ersten Platten des Duos sind bereits 1997 von einem multinationalen Konzern wiederveröffentlicht worden, aber meiner Aufmerksamkeit bisher schandhafterweise entgangen. Für mich ist die Musik der Silver Apples aus New York eine der interessantesten Entdeckungen dieses Jahres, dank der Empfehlung eines Plattenhändlers meines Vertrauens. Gesang, Schlagzeug und einzelne Tongeneratoren waren die Klangquellen der Silver Apples. Die Schlagzeuggrooves klingen teilweise wie ein Vorecho der geloopten Schlagzeugmuster von Hip- und Trip-Hop, nur dass die Grooves in Realtime gespielt wurden, von einem Schlagzeuger mit einem metronomsicheren Timing. Einzig vielleicht Jackie Liebezeit von Can hat zu dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, solche repetitiven Drumparts gespielt. Statt längerer Improvisationen über diese Grooves gab es bei den Silver Apples originelle Songstrukturen. Die Silver Apples waren der Drummer und Sänger Dan Taylor und der Elektroniker und Sänger Simeon. Der schrieb auch die meiste Musik der Silver Apples. Hier kommen jetzt aber die Black Keys aus Akron, Ohio. Zwei Alben gibt's bisher von den Black Keys aus Akron, Ohio. Das war gerade der Titelsong und die Begrüßungsnummer des zweiten Albums des Duos, The Black Keys heißen sie, wie gesagt. Sick Freakness heißt das Song, der zu hören war, und das Album. Und was kann man vielleicht mit dem Begriff fette Abgedrehtheit übersetzen? Auf dem Cover der CD ist eine offene Dose mit diesem Label Sick Freakness zu sehen. Zwei Finger einer Hand nehmen sich gerade eine große Portion einer öligen weißen Paste. Die Musik auf dem Album ist manchmal zähflüssig, aber nicht zu ihrem Nachteil. Schnelle Nummern gibt's auch zu Genüge, ansonsten ist die prima Platte laut. Sick Freakness von The Black Keys erschien schon 2003. Ich wurde auf sie aufmerksam durch einen Blues-Special eines amerikanischen Gitarrenfachblatts. The Black Keys, das sind Gitarrist und Sänger Dan Akerbach und der Drummer Patrick Carney. The Black Keys aus Akron, Ohio, werden ab und zu mit den White Stripes aus Detroit verglichen. Ob so ein Vergleich nun Sinn macht oder nicht, ausgiebig Gelegenheit jetzt, den White Stripes zuzuhören. Das Duo spielt am 19. Mai 2003 in der Berliner Columbia-Halle. Jolene, Jolene, Jolene. Well, I'm backing up you. Enthusiastic as you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring and your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you, Jolene. And he talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Though you can. You can't. a whiff on me. Well, hey, hey, baby, take a whiff on me. Oh, take on me, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Well, hey, hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff on me, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Well, hey, hey, baby, take a whiff on me. Well, cocaine's for horses, not for men. Doctor say it kill you, but it won't say when. Well, hey, hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff on me, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Well, hey, hey, baby, take a whiff on me. I said the redder the berry, the sweeter the juice. Take my red-headed woman from my particular goose. I said, hey, hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff on me, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Well, hey, hey, baby, take a whiff on me. I think I smell alright. Oh, I think I smell alright. Well, now you little kids, you don't think you know just what I said. Well, I think I smell alright. Beating up Swanson and dancing with a baseball. His leg and waved his arms. You'd notice him. It's someone at a movie show yelled, "Fire in the second row. This whole place is a powder keg." Yeah, you'd notice him. And even without clucking like a hen, everyone gets noticed now and then. Unless, of course, that person it should be invisible, incomprehensible. Me. You're gonna have to change your rhythm. Die White Stripes, live in der Columbia-Halle in Berlin am 19. Mai 2003. Die Geschwister Jack und Mac White haben in den letzten Jahren schon einen ziemlichen Wirbel veranstaltet. Den wunderbar ungehobelten und ungezähmten Live-Mitschnitt fand ich dieses Jahr dank Kommissar Zufall. Es ist eine gelb durchsichtige LP in schlichtem rot-weißen Cover, veröffentlicht von einer Firma namens Art of Music. waren gleich zwei kurze Stücke hintereinander von dem holländischen Quartett It Documa Localcia. Die explosive Mischung aus Punk und den Dissonanzen avancierter britischer New Wave und New Yorker No Wave wurde schon 1987 veröffentlicht. Das Einzige, was ich bisher über die Band per Internet herausfinden konnte, ist, dass sie in einem besonderen Dialekt, einer Variante der friesischen Sprache, gesungen haben sollen. Die LP aus dem Jahr 1987 trägt den Titel Modergat. Die tolle Band heißt It Documa Localcia und hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Ein Glücksgriff war das bei einem Flohmarktbesuch in diesem Jahr. Hier ist ein Glücksgriff aus einer Sonderangebotskiste. Das war die kleine Kuttel-Daddel-Du-Musik von Detlef Glanert aus dem Jahr 1997. Komponiert wurde sie für eine historische Jahrmarktsorgel aus dem Jahr 1910. Erbauer war damals die Orgelbaufirma der Gebrüder Richter. In den Jahren 1988 bis 1990 wurde sie restauriert und während des 10. Internationalen Drehorgelfestes in Berlin wieder einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Das Label Talking Music veröffentlichte 1997 eine schöne CD mit eigens für solche Orgeln neu komponierter Musik von 5 Komponisten. Von Detlef Glanert stammte das Stück gerade, wie gesagt, die kleine Kuttel-Daddel-Du-Musik. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk jetzt Musik aus Quebec, Kanada. Anno 1969 coverte ein Ensemble namens L'Enfonie den Beatles-Song She's Leaving Home. Thank you.